Also wenn du stirbst, verlässt dein Geist deinen Körper. Und dann kannst du erst dein ganzes Leben sehen in so einer Art magischem Spiegel. Und dann fängst du an zu schweben wie ein Geist. Und du kannst alles sehen, was um dich herum vorgeht. Du kannst alles hören. Aber du kannst nicht mit der Welt erleben und kommunizieren. Dann siehst du diese Lichter, lauter verschiedene Lichter in allen möglichen Farben. Diese Lichter sind die Türen, die dich auf eine höhere Daseinsebene ziehen. Aber die meisten Menschen, also die mögen diese Welt so sehr, dass sie gar nicht weg wollen. Das ist mein Geduldsfaden, der ist gerade gerissen.